Baruch Hashem, Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, spreche uns durch deinen gesegneten Ruach HaKodesh. Vater, wir wollen deine kostbare Stimme und nicht des Menschen hören. Deiner sind die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen, ve Amen. Bitte, liebe Achim, nimm Platz. Es spricht euer Diener, Dr. Javier Palacios Celorio, Roy, Pastor der Gemeinde Hanabe Shalom, Friede und Freude in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Wir laden euch ein, unsere Homepage www.gozoepsilonpaz.mx zu besuchen. Dort könnt ihr Audios, Videos und Notizen gratis runterladen, kopieren und im Vertrauen sie weiterschenken. Wir machen kein Geschäft aus Elohims Gottes Wort. Das Thema von heute ist ein Thema von Evangelismus. Diese Art von Predigen werden auf folgende Weise gepredigt. Ich gebe euch Zitate aus der Bibel, aus der Tanach. Wir suchen sie, studieren und schließen unsere Bibel, unsere Tanach. Und es sei der ewige Yahshua HaMashiach, der uns durch seinen Ruach HaKodesh, seinen Heiligen Geist, lehrt. Die Predigt heißt, wie in den Tagen Noahs, wie in den Tagen Noachs. Bitte, öffnet eure Tanach, eure Bibel. Wir werden sehen, wie die Welt sich in der heutigen Zeit befindet. Wir gehen zu Matthäus, Matthäus 24, Vers 37. Gottes Wort sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Und wie es in den Tagen Noahs war, es gab Sünde, total Sünde. Ihr seid hier, da ihr gerufen worden wart. Ihr wurdet von der Welt getrennt. Bleibt so. Ihr seid Jahshuas Ausgewählte. Bleibt so, damit weder ihr noch ich aus Gottes Reich ausgeschlossen werden. Wir gehen zum Johannes, Johannes 14, Vers 27. Amen. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Bitte, wir gehen zum Römerbrief 8, Vers 6. Bis 8. Amen. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag auch nicht, die aber fleischlich sind, können nicht Gott gefallen. Also, wie wir die Welt sehen, können die Menschen sich nicht einmal zur Tora unterwerfen. Wir gehen zur Galater 5, Vers 17 bis 21. Meine Lieben in Yahshua HaMashiach, ihr kennt schon diese Zitate, aber es ist wichtig, dass wir uns an sie und an die ganze Bibel danach erinnern. Bitte, jeder sollte sich analysieren. Wir müssen unsere Leben analysieren. Ihr könnt nochmal die Audios mit dem Titel Die Seele und der Körper hören, um zu sehen, ob ihr richtig handelt. Alle zur Nishma, alle zur höchsten Stufe des geistlichen Lebens. Also, Galater 5, Vers 17 bis 21. Gottes Wort sagt, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch, die sich gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Meine Lieben, wir gehen jetzt zum ersten Brief des Johannes. Halleluja! Gesegnet sei Yahshua HaMashiach. Ersten Brief des Johannes 2, Vers 17. Gottes Wort sagt, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Halleluja! Wir gehen jetzt zum Jakobus 4, Vers 4. Amen. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also, meine Lieben, es gibt keinen Mittelpunkt. Entweder ist man Elohims, Gottes Freund oder sein Feind. Nicht wahr? Bitte, schließt eure Bibel, euer Tanach, und es sei der ewige Yahshua, der uns lehrt. Gesegnet sei sein Name. Bitte passt gut auf die Predigt. Die Tanach sagt deutlich, dass wenn die Menschheit den heutigen Lebensstandard erreichen würde, würde Yahshua HaMashiach kommen. Also, in wenigen Wörtern, hat man schon diesen Lebensstandard erreicht? Gewiss. Wir können sagen, dass man nicht nur den Lebensstandard erreicht hat, sondern ihn überschritten. Die Bevölkerung ist auch dichter als damals. Der Zorn Gottes wird kommen. Zuerst wird das große Leid kommen. Also, Yahshua HaMashiach ist vor der Tür. Wir können nicht sagen, dass es noch eine lange Zeit dauern wird, bis er kommt. Nur ein Blind kann nicht sehen, dass es viele Bosheit auf der ganzen Welt gibt. In der Zeit Noahs aßen, tranken und heirateten. Es gab Orgien aller Art. Sie dienten dem Fleisch und lebten im Trinkgelage, wie die Römer. Die Römer aßen viel Schweinefleisch und viele andere Sachen. Danach provozierten sie das Erbrechen, damit sie weiter essen konnten. In dieser Zeit gibt es auch solche Praxis auf der ganzen Welt. Damals hatten die Leute sich vom Adonai, Yahweh, vom Himmel entfernt. Zurzeit hat sich auch die Menschheit vom Elohim, Yahweh, total entfernt. Wir nicht. Wir wurden gerufen und von der Welt getrennt. Also, wenn Yahshua HaMashiach uns gerufen hat und getrennt, wir sollten so bleiben. Halleluja! Welche Folge hatte die Entfernung von Elohim? Die Menschheit wurde durch Elohims Zorn vernichtet. Die Bibel, die Tanach, sagt, dass alles, was man sät, wird man ernten. Die Menschheit sät Bosheit und sie denkt, dass es nicht passieren wird, dass der Zorn Elohims nicht kommen wird. Doch, er wird über die Menschheit kommen. Sein Zorn wird über sie kommen. Die Menschheit sät Sünde. Sie sät Zerstörung. Alles das wird kommen. Wenn man für das Fleisch sät, man erntet für das Fleisch. Und das Fleisch wird vernichten. Wenn man für den Geist sät, erntet man für ihn. Und der Geist wird sich durchsetzen. Dann werden wir in die Ewigkeit mit Yahshua HaMashiach leben. Ich habe vor 2 Jahren das gleiche Thema gepredigt. Wir werden analysieren, wie die Welt sich in 2 Jahren verändert hat. Was gibt es heutzutage? Nummer 1. Ich werde von den Stränden oder die Hauptanziehungspunkten anfangen zu sprechen. Auf den Stränden gibt es alle Art von Perversität. Auf alle Strände der Welt sieht man fast nackte Leute oder manchmal komplett nackt. Also, die Seele dieser Leute sind genauso. Ihr habt schon die Audios, die Bekleidung der Seele. Und ihr, liebe Hörer, könnt die Audios in unserer Homepage finden und sie gratis runterladen. Also, alle diese Leute spiegeln ihre halbnackte oder nackte Seelen wieder. Und so werden sie in die Höhle geworfen. Also, wie gesagt, auf der Strände gibt es alle Art von Perversität. Man trinkt, isst und verkommt, bis man nicht mehr kann. Viele Studenten aus der USA, wenn man sie Studenten nennen darf, kommen nach Cancun. Sie pervertieren sich, bis sie nicht mehr können. Sie nehmen Drogen, Alkohol und treiben Sex, aber nicht nach dem Plan Elohims, Gottes. Wir haben die Strände analysiert, wo es viel Perversität gibt. Wir gehen zum Stadion. Was gibt es dort? Sport? Scheinbar ist Baseball der König des Sports. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Ist Fußball das Beste des Weltcups? Nein. Nein, das ist auch nicht wahr. Also, was gibt es in einem Stadion? Nummer 1. Es gibt dummes Geschwätz. Aller Art. Streitereien? Aller Art. Man schreit, beschimpft, beleidigt und verflucht. Man betrinkt sich, bis man nicht mehr kann. Das erlebt man in einem Stadion und auch beim Baseball, Volleyball und so weiter. Und so weiter. Alle diese Handlungen erlebt man in die Stadien. Man sät für das Fleisch, das wird man ernten. Das ist ein Grund, warum wir weder Strände noch Stadien besuchen. Wir können schon zu Stränden gehen, aber wir müssen als messianische Gläubiger vorsichtig sein, damit wir unsere Augen nicht mit Schweinerei des Teufels verderben. Halleluja! Wir gehen zu keinem Begegnungsspiel. Dort gibt es nur Verderben. Meine Lieben, wir sind gerufen worden. Wir wurden schon vom Herrn von der Welt getrennt. Wir müssen nirgendwo hingehen, um dummes Geschwätze, Beschimpfung oder Beleidigung aller Art zu hören. Was noch gibt es auf der Welt? Es gibt Casinos oder die sogenannten Clubs. Leute begehren das Fleisch. Sie pervertieren sich, bis sie nicht mehr können. Sie sagen, sie gehen hin, um Geld zu gewinnen. Das ist nicht wahr. Sie verlieren dort ihr ganzes Geld. Es gibt kein Casino, wo man Geld machen könnte. Das mit Las Vegas ist nur ein Märchen des Teufels. Niemand gewinnt dort Geld. Ich habe Bekannte, die sich leisten können, hinzugehen. Sie haben ihr ganzes Geld dort verloren, statt es in das Werk des Ewigen und seine Tora zu investieren oder den Armen und Hungrigen zu helfen. Ich kenne Ärzte, die viel Geld in solchen Casinos gespielt haben, in der Hoffnung, Millionen Dollar gewinnen zu können. Leider verloren sie alles und machten keinen Gewinn. Man verliert dort alles. In einem Casino gibt es auch alle Art von Bösartigkeit. Selbst habe ich solche Plätze niemals besucht. Gesegnet sei Yahshua HaMashiach. Durch meine Bekannte weiß ich auch, dass es spezifische Plätze gibt, wo man das Roulette, das Poker und das Kartenspiel spielen kann. Alle diese Spiele sind satanisch. Irgendwann werden wir mehr darüber sprechen. Es gibt auch Plätze, wo halbnackte Frauen tanzen und man bezahlt viel, um in solche Plätze reinkommen zu dürfen. Junge Männer sind auch erlaubt. Natürlich, sie müssen auch viel Geld bezahlen. Die Werke des Fleisches wird gedient. Die reine Perversion. Wir werden jetzt über das Kino reden. Was gibt es dort? Die Menschen gehen hin, um das Fleisch zu erfreuen. Einige gehen hin, um mit ihrem Gedanken zu masturbieren. Heutzutage gibt es fast alle Filme, wo Szenen mit Sex vorkommen, auch wenn das Sex keine Rolle in dem Film zu suchen hat. Wir gehen auch nicht ins Kino. Zurzeit gibt es viele Zeichentrickfilme, die satanisch sind. Vor allem die Filme von Walt Disney. Ich werde andere Art von Zeitvertreibung nennen. Zum Beispiel der Boxkampf und der Ringkampf. Was gibt es in einer Arena? Was gibt es in einem Boxkampf? Flüche, Unverschämtheit und so weiter und so weiter. Was gibt es auf einem Ringkampf? Es gibt Ringkämpfer, die mit dem Teufel einen Bund schließen. Die meisten haben Namen von Dämonen. Die Menschen lieben es hinzugehen. Ich kann nicht verstehen, wie solche Grausamkeit Sport genannt wird. Der eine schlägt den anderen ins Gesicht und jubelt, als der andere verblutet. Manchmal wird einer totgeschlagen. Viele Ringkämpfer sind durch Gehirnschlag verstorben. Und was gibt es auf einer Pferderennbahn? Die Leute gehen hin und behaupten, gesundes Sport als Unterhaltung zu sehen. Sie sagen, es gebe nichts Böses bei einer Pferdrennen. Doch, die Menschen machen Wetten und das dient dem Fleisch. Es gibt Zigaretten, Wetten und Alkohol aller Art. Alles ist fleischlich. Kein messianischer Gläubiger sollte solche Plätze betreten. Wir werden von den Kampfplätzen sprechen. Was gibt es dort? Erstens werden die Kampfplätze von total bösen Leuten besucht. Meine Lieben, denkt nicht, dass die Kadoshin, die Heilige, die Torah lieben, solche Plätze besuchen werden. Warum geht man hin? Man geht hin, um zu sehen, wie zwei unschuldige Hähne sich verletzen und einer von den beiden getötet wird. Solche Praxis ist gegen die Torah. Wie kann ein Mensch Tiere trainieren zu töten? Das ist pervers und tot. Das ist gegen die Torah, dass man sie extra anspornt, den Hahn aus Messer festbindet, damit die Hähne sich in den Hals schneiden, verbluten und das Publikum schreit Blödsinn, Flüche und so weiter. Was ist mit dem Rundfunk und Radio? Was hört man jeden Tag im Radio? Man hört Komiker, Männer mit weiblicher Stimme, Horoskope des Teufels, Hexen, Wahrsagern und so weiter. Was wird im Fernsehen übertragen? Total unsinnliche Sachen, weltliche Seifenoper, Lügen und so weiter. Man merkt, dass das Fleisch im Leben der Menschen regiert. Die Welt liebt alles, was auf dieser Erde gibt. Yahshua HaMashiach wird bald kommen. Es wird nicht lange sein, bis er kommt. Meine Lieben, vergiss nicht, dass das letzte Jubel kurz davor zu beenden ist. Also, was für ein Resultat hat diese Art von fleischlichem Leben? Ein geistliches Leben? Natürlich nicht. Wir haben schon gesagt, dass der für das Fleisch sät, wird er für das Fleisch ernten. Und der für den Geist sät, wird er für den Geist ernten. Nochmal die Frage, was für ein Resultat hat diese Art von fleischlichem Leben? Nummer 1. Ich sage, dass Millionen und Millionen, vielleicht Billionen in der Geschichte todkrank werden. Alkoholiker, die einer furchtbaren hepatischen Zirrhose haben. Sie bekommen eine dicke, fettige Leber, die voll Wasser ist. Und sie gehen direkt zur Hölle, da sie ihre Sünde nicht bereuen wollen. Es gibt auch Millionen und Millionen von Leuten, die aller Art von Drogen nehmen. Zum Beispiel war das LSD in den 60er Jahren sehr begehrt. Heutzutage gibt es ein großes Spektrum von Drogen, zum Beispiel Crack, Kokain und viele andere Sorten, die den Mensch zerstören. Es wird geraucht, getrunken, gedopt, bis der Mensch nicht mehr kann. Viele Leute gehen zum Kabarett. Warum geht man hin? Dort wird man normalerweise überfallen, geraubt und umgebracht. Überfallen, geraubt und umgebracht. Was kommt dir bekannt vor? Johannes 10, Vers 10. Dort steht, stehlen, schlachten und umbringen. Das ist der Grund, warum Hasatan auf der Erde ist. Der Adon tadelt ihn in den Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach. Ich habe auch bei dem Roten Kreuz gearbeitet. Meine Kollegen und ich mussten alle Art von Dienst haben. Manchmal musste ich den Krankenwagen fahren, da es kaum freiwillige Leute gab, die das machten. Meistens haben wir Erstochene oder Erschossene vor der Diskotheken und Bordellen eingesammelt. Sie wurden rausgeworfen, nachdem sie sehr betrunken waren. Das war sehr traurig, aber wir mussten unseren Dienst machen. Und wie ist es bei der Regierungsbereich? Nicht nur in Mexiko, sondern weltweit haben die Regierungen die Abtreibung legalisiert. Die Abtreibung ist ein Verbrechen. Ermordet nicht. Das ist ein Gebot, ein Mitzvot der 10 Gebote. Ermordet nicht. Also, schau mal, wie die Behörden pervertiert sind. Legalisierung der Abtreibung gleicht die Legalisierung des Verbrechens. Legalisierung des Verbrechens gilt als ganz normal. Als Resultat gibt es überall viele Massaker und die Bosheit wird zunehmen, da das Verbrechen legalisiert wurde. Man kann das Verbrechen nicht legalisieren. Das Verbrechen ist Sünde und basta. Das sagt Yahshua. Leider wird diese Praxis von den Regierungen weltweit unterstützt. Und was ist mit der Hochzeit der Homosexuellen? Dürfen sie Kinder adoptieren und erziehen? Natürlich nicht. Sie sind nicht in der Lage, Kinder erziehen zu können. Sie selbst sind sehr verloren und total besessen durch Dämonen. Die Bibel, die Tanach, sagt in Offenbarung 21, Vers 8, die Mörder, die Unzüchtigen und so weiter werden nicht in das Himmelreich reinkommen. Also, kein Mörder wird in das Himmelreich reinkommen. Auch wenn eine Regierung selbst die Abtreibung nicht ausmacht, unterschreibt sie das Dokument mit ihren widerlichen Händen. Also, die Legalisierung des Verbrechens. Wie man sieht und versteht, man darf Kinder umbringen. Irgendwann werden wir über das Thema eingehender sprechen. Alle diese Menschen sehen in das Fleisch und sie werden für das Fleisch ernten. Die Ernte ist schon da. Sie ist schon da. Wir sollten uns auf das Ankommen Yahshua HaMashiach vorbereiten. Er kommt bald. Gesegnet sei sein Name. Der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, der uns lehrt, hat uns viel in den letzten Tagen gelehrt. Gesegnet sei er, Yahshua HaMashiach, für sein Ruach HaKodesh, für sein Heiliger Geist. Yahshua gibt noch den verlorenen und sündigen Menschen die letzte Gelegenheit, ihre Sünde zu bereuen, damit sie erlöst werden können. Ich habe in den vorigen Themen gepredigt, dass ein hartes Urteil bald kommen wird. Ein Urteil, das man sich nicht vorstellen kann. Man macht sich darüber lustig und sagt, sie sind verrückt. Leider wird diese Menschheit bald, sehr bald, den Zorn Elohims, Gottes erleben. Sie werden den Zorn Elohims erleben. Vor dem Predigt haben wir den Lobpreis der Wächter gesungen. Jeder von uns ist ein Wächter. Wir benachrichtigen, dass Yahshua Mashiach kommt und man Buße tun sollte. Man sollte Teshuvah, Reue empfinden. Wir sind in der 40. Tage von Teshuvah. Wir schreien Alarm und sagen unserer Familie und anderen, bereitet euch vor. Glaubt an Yahshua, hält die Tora, die Festtage und die Bünde. Die Zeit wird kürzer. Die Welt schreit nach Bosheit. Meine Lieben, wir sind privilegiert. Wir wurden von Yahshua ausgewählt und von der Welt getrennt. Es gibt Nachrichten, die nicht in die Zeitung erscheinen. Als Arzt erfahre ich schreckliche Sachen, die bei uns in Tehuacan geschehen. Auch die Anwälte erfahren schreckliche Fälle. Fälle, die man sich nicht vorstellen könnte. Die Bibel, die danach sagt, dass es Tod und Vernichtung auf der Erde geben wird. Andere Frage. Warum kann die Menschheit ohne Kino nicht leben? Frag jemanden, der diese Welt liebt. Warum kannst du nicht ohne Kino leben? Warum kannst du nicht ohne Alkohol und ohne Drogen leben? Warum kannst du nicht leben, ohne dass du mit einer Hure schläfst? Warum nicht? Warum kannst du nicht ohne Fernseher leben? Warum kannst du nicht ohne deine weltliche Musik leben? Die Antwort befindet sich im Gottes Elohims Wort. Wir lesen in der Bibel, dass Yahshua HaMashiach sagte, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Also, er hat uns seinen Frieden, sein Shalom gegeben. Und sein Shalom ist perfekt. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen weder Krücken noch irgendwelchen Stock. Die meisten Menschen haben kein Shalom, keinen Frieden. Also, sie suchen ihr Shalom in Alkohol, Zigaretten, Drogen und so weiter. Sie suchen Shalom im Kino. Meine Lieben, man hört Familien, die sagen, es ist schon Wochenende, wir gehen ins Kino, um uns dort zu amüsieren. Ist das eine gesunde Unterhaltung? Nein. Die ganze Familie kommt aus dem Kino traumatisiert und vor allem voll mit Dämonen. Natürlich, die Familie weiß es nicht. Sie kommen aus dem Kino schlechter raus, als wenn sie reingegangen waren. Sie denken, sie haben sich gesund amüsiert. Nein, nein, sie haben sich nicht gesund amüsiert. Andere Personen gehen zum Fußball und denken, sie werden nichts Schlimmes dort machen. Sie werden nur die Mannschaft spielen sehen und sich dort gesund amüsieren. Leider, das ist nicht wahr. Man wird dort dummes Geschwätze und ordinäres und vulgäres Gerede aller Art hören. Dort gibt es auch aller Art von Streitereien. Und was ist mit dem Stadion? Die Polizei hat keine Kontrolle mehr. Die Bosheit des Menschen nimmt zu. Diese Leute, die zum Stadion gehen, suchen sie dort Shalom. Wir haben den Frieden, das Shalom bei uns selbst. Unser Shalom ist unser großer Adon, Yahshua HaMashiach. Und seine gesegnete Tora. Wir haben Shalom, wenn wir das Wort des Adons hören, den Shabbat halten, unsere Augen, unsere Hände und die Heiligkeit, die Kedusha halten. Amen. Auf alle Plätze, die wir analysiert haben, befindet sich nicht der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh. Er befindet sich auch nicht in der weltlichen Festen. Er befindet sich hier. Halleluja! Dort, wo man die Tora lehrt, befindet sich der Ruach HaKodesh. Und man ist voll mit ihm. Wir brauchen keinen Müll des Teufels. Wir sind voll mit dem Feuer des Ruach HaKodesh. Wir brauchen keinen weltlichen Müll. Wir brauchen ihn nicht. Nur Yahshua HaMashiach. Man denkt, dass wir merkwürdig sind. Und man wird uns fragen, warum geht ihr nicht ins Kino? Was ist dran so schlimm? Ihr übertreibt. Warum geht ihr nicht zum Baseball? Was ist dran schlimm? Was ist so schlimm an einem Kampfstier? Was ist so schlimm an einem Film? Das ist nur ein Film. Doch, es gibt viel dran schlimm. Es gibt subliminale Botschaften. Es gibt Szenen mit Pornografie. Man hat die Gefahr, von Hasatan gefangen zu werden. Yahshua tadelt ihn. Wir gehen nicht ins Kino. Wir brauchen nicht den Müll. Man kann uns verrückt sagen, wir sind privilegiert, dass wir das Feuer des Heiligen Geistes, des Ruach HaKodesh haben. Halleluja! Ich möchte etwas sagen. Es ist peinlich, aber ich werde es sagen. Es gibt Leute, die sich messianisch nennen, aber sie lieben noch die Welt. Auch wenn sie behaupten, messianisch zu sein, sie sind es nicht. Sie suchen noch die weltlichen Sachen, da sie nicht den Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist haben. Deswegen lehre ich die Tora mit Autorität und ich werde es so weitermachen. Gesegnet sei der Name des ewigen Jesus. Wir sollten mit dem Feuer des Ruach HaKodesh voll sein und nur dann werden wir nichts von der Welt gebrauchen. Mit Hilfe des Ruach HaKodesh werden unsere Augen von dem Fleisch abbringen. Wir haben alles in Yahshua HaMashiach. Wir haben alles. Halleluja! Viele Leute, die sich messianisch nennen, sind noch Fanatiker des Fernsehers. Sie sind Fanatiker weiter, dem Fleisch zu dienen. Ich rede nicht von Christen. Ich rede von jedem, der sich messianisch nennt, aber er ist keiner. Sie können sich nicht vor dem Fernseher und Musik trennen. Sie sind Heuchler. Das ist, was sie sind. Wir, meine Lieben, wir sind keiner von ihnen. Halleluja! Leute, viele Leute gehen in die Synagogen, orthodoxen Synagogen, wo man nicht an Yahshua glaubt. Ich möchte, dass ihr es wisst. Ich habe mit vielen orthodoxen Yehudi gesprochen. Wir segnen sie und beten, dass sie Buße tun. Also, sie sagen, Herr Arzt, Sie haben Recht, an was Sie predigen. Wir haben selbst kurz vor einem Monat Teshuva gemacht. Wir haben Buße getan und wir halten jetzt die Gebote, die Mitzvot. Es sind Yehudi, die älter als 50 Jahre alt sind. Sie glauben noch nicht an Yahshua. Leute, die erst vor einem Monat Buße, Teshuva taten. Wie könnt ihr das erklären? Meine Lieben, es gibt insgesamt orthodoxe Synagogen und messianische Kehilot, Gemeinde, wo es nur Heuchler gibt. Der Rabbiner, der More, der Lehrer oder der Roe, der Pastor, erlauben alle Art von Sünden, damit sie weiter den Zehntel bekommen. Bei uns wird die Sünde nicht toleriert. Also, die Leute setzen sich hin und hören die Predigt, aber sie ernähren ihr Fleisch weiter und nicht ihr Seele. Darüber haben wir schon in Römerbrief 8, Vers 8 gelesen. Die fleischlich sind, können nicht Elohim, Gott, gefallen. Alle diese Leute haben ein großes Problem, da es Feindschaft zwischen Gott und ihnen gibt. Es ist egal, ob sie sich Rabbiner nennen oder nicht. Diese Predigt wird Feuer anzünden. Das ist mir völlig egal. Man muss die Wahrheit sagen und die Wahrheit hören. Ich habe Rabbiner gehört. Sie sagen, ja, die Leute gehören Hashem. Trotzdem sollten sie ihre Mitgliedschaft bezahlen. Ihr habt ganz gut gehört. Ihr habt richtig gehört. Wusstet ihr, dass in vielen Synagogen eine Mitgliedschaft bezahlt werden müsste? Nur dann dürfen die Leute reinkommen und der Rabbiner überlebt die Sünde. Wir müssen unsere Augen aufmachen. Lasst euch nicht täuschen. Nicht alles, was Jude ist, ist gut. Aber alle Juden sollten gut sein. Halleluja. Deswegen mögen viele Leute uns nicht, da wir die Wahrheit sprechen. Also, die Botschaft, die ich durch dieses Audio gebe, lautet, tut Buße, tut Teshuvah, Yahshua wird bald kommen. Diese Generation geht schneller in den Abgrund entgegen als die Generation Noachs Zeit. Ich wiederhole, diese Generation geht schneller in den Abgrund als die Generation Noachs Zeit. Viele sagen, sie seien messianische Gläubiger und während des Gebets lassen sie den Fernseher laufen. Das ist respektlos. Man würde mehr spirituell wachsen, wenn man richtig Buße tun würde, den Fernseher ausschalten und dann richtig beten. Halleluja! Ihr würdet mir sagen, Roy, wir haben uns schon geheiligt. Halleluja! Diese Botschaft ist nicht für euch, die schon Reue empfunden habt. Das Thema wird euch nützen, andere lehren zu können. Halleluja! Ihr habt schon der Welt entsagt. Jetzt seid ihr frei von Sünden. Und diese Botschaft sollt ihr weitergeben. Falls es noch jemand in dieser Kehilla gibt, der oder die noch gegen die Sünden kämpft, trennt ihr von ihnen. Und zwar schnell. Sonst wird ihr in die Hölle enden. Habt ihr es gehört? Halleluja! Ich erzähle keine Lüge. Die meisten Rabbiner predigen nicht gegen die Sünden. Sie lehren nur Parashot, Torah, sozusagen. Es klingt sehr schön, wenn man nicht von Sünden hört. Ihr könnt Audios von solchen Predigen hören. Und nachdem ihr ein paar Audios gehört habt, werdet ihr merken, dass der Rabbiner nicht gegen die Sünden gepredigt hat. Nein, es wird nicht gegen die Sünde gepredigt. Die Leute sitzen dort, hören zum Beispiel die Parasha Nummer 50 und glauben, dass sie erlöst werden, da sie Parashot gehört haben. Aber wie? Erstens, sie glauben nicht an Yahshua. Und zweitens, sie gehorchen ihm nicht. Jetzt werde ich von messianischen Kehilot Gemeinden sprechen. Dort wird auch Parashot gelehrt. Der Rabbi oder derjenige, der sich Rabbi nennt, predigt auch nicht gegen die Sünde. Ich muss sagen, dass der Titel Rabbi gehört nur Yahshua HaMashiach. Meine Lieben, es wird nicht gegen die Sünde gepredigt. Wenn ihr wollt, kann ich euch predigen, von diesen Leuten ausleihen. Und ihr werdet es selbst bestätigen. In wenigen Wörtern, es wird nicht gegen die Sünde gepredigt. Eine andere Sache ist den Zentel, das Opfer, den Maser und Sadaka zu geben und andere, die nicht korrekt ist, ist das Bezahlen von der Mitgliedschaft der Synagoge. Man kann ein Mitglied einer Synagoge, einer Kehilla sein, aber man hört kein Predigt, in der man mit seinen Sünden konfrontiert wird. Zum Beispiel, es gibt Rabbiner, die einen Hut tragen. Sie lassen ihren Bart lang wachsen und predigen. Aber nach der Predigt kommen sie nach Hause, schalten den Fernseher an und tun das Gleiche wie irgendwelche Person, die die Welt liebt. Ich rede von orthodoxen Yehudim. Meine Lieben, ihr habt es gut gehört. Ich erfinde es nicht. Vergiss nicht, wenn man schlecht von einem Jude spricht, verflucht man sich selbst. Habt ihr es gehört? Ich spreche nicht schlecht von den Juden. Ich sage nur die Wahrheit. Wir als messianische Gläubiger müssen wir Elohim, Gott, fürchten. Leider predigt man nicht gegen die Sünde. Ich konnte euch viele Aufnahmen ausleihen. Und nach dem Hören, ihr werdet fragen, Roy, wann hat er gegen die Sünde gepredigt? Er hat sehr schön über Abraham, Jakob und Isaac gesprochen und alles gut erklärt. Aber er hat nie gesagt, entfernet euch von euren Sünden und tut Buße. Es ist peinlich, es ist eine Schande, es ist skandalös, dass man nicht gegen die Sünde predigt. Es wird so gepredigt, damit der Pastor, der Roe oder der Rabbiner das Kesser, das Geld, den Zentel weiter erhält. Das ist eine Schande. Leider ist das eine Realität. In der Bibel, in der Tanach steht, die Menschen heirateten und ließen sich heiraten. Das betraf zu keiner normalen Hochzeit, sondern zu der Homosexualität und Lesbianismus. Es gab schon damals solche Praxis. Diese große Sünde ist nicht nur von heute und sie wächst rasant. Also, die Sünde und die Zahl der Bevölkerung nehmen gleichzeitig zu. In Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 21 steht, ihm muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Wisst ihr, wer sich wiederhergestellt wird? Die Ausgewählte. Deswegen haben wir uns wiederhergestellt. Leider habe ich eine schlechte Nachricht. Es wird immer in einer Gemeinde, in einer Kehila, Weizen und Unkraut geben. Yeshua HaMashiach sagte es. Es spielt keine Rolle, ob jemand schon sein Talit, Zipfel, Bart, sogar für die Männer, den Abrahams Bund hat. Aber solange man den alten Mann oder die alte Frau nicht hinter sich lässt, wird man noch zum Unkraut gehören. Eine Frau kann ihr Parochet und ihren langen Rock tragen, aber wenn sie noch weiter ihr Leben selbst regiert und nicht Yeshua HaMashiach gehört sie zum Unkraut. Meine Lieben, bitte analysiert euer Leben und schau mal, zu welcher Gruppe ihr gehört. Wenn man Richtung Nishma, Richtung Heiligkeit geht, kann man genau sehen, dass die Menschen unserer Zeit nicht nur wie in der Zeit Noahs leben, sondern sie leben noch schlimmer. Diejenigen, die sich in dieser Kehila noch nicht geheiligt habt oder sie es nicht machen wollt, tut Buße. Auch ihr, die dieses Audio hört, tut Folgendes. Nummer 1. Tut Buße. Teshuvah. Reue empfinden. Nummer 2. Entfernt euch von euren Sünden. Und zwar schnell. Maher. Schnell. Die Zeit wird kürzer. Und Nummer 3. Wirft alle Art Flüche aus euer Leben raus. Der ganze Müll sollte auch aus eurem Haus rausgeworfen werden. Schnell, bevor es zu spät wird. Lasst euch in den großen Namen von Yeshua HaMashiach taufen. Die Männer sollten in den Bund Abrahams eintreten. Der Bund der Beschneidung. Vor allem ist es sehr wichtig, alle Art von Flüchen zu entsagen. Ich habe schon lange her gepredigt, dass die Menschheit mehr die Finsternis als das Licht lieben. Meine Lieben, wir sind hier, weil wir Yeshua HaMashiach lieben. Nicht wahr? Wir sind hier, da wir Yeshua HaMashiach lieben. Halleluja! Viele Leute lieben die Finsternis mehr als das Licht. Ist es nicht so? Wir lieben Yahshua. Fast die ganze Menschheit will nicht vom Yahshua wissen. Man liebt die Finsternis. Die Hochzeit, die Hatuna mit Yahshua, nähert sich. Halleluja! Ich empfehle alle, die sich noch nicht geheiligt habt, kehrt zum Adonai Yahshua zurück. Und zwar schnell. Ihr, die das Audio hört, tut es auch. Die Zeit wird kürzer. Hier in der Kehila gibt es eine sehr große Gruppe von Heiligen, von Kadoshin, die den Ewigen fürchten. Es gibt keine Zeit, Schweinerei zu lesen. Bitte, passt gut auf, wie Hasatan euch versuchen konnte. Der Ewige erlaube es nicht. Ich habe in der Werbung gesehen, dass man Werbung für die Zeitschrift mit dem kleinen schwarzen Bub macht. Ich weiß nicht, wie der Bub heißt, etwa wie Memin Pinguino. Ich muss sagen, dass ich weder Rassist noch respektlos bin. Also, die illustrierte Jugendzeitschrift war sehr begehrt und sie wird bald wieder erscheinen. Und mehr als einer weltweit von denen, die sich Messianische nennen, sagen wird: Diese Zeitschrift hat nichts Böses gehabt. Ich werde sie kaufen. Hasatan wird diese Person von den Ohren nehmen und er wird sie ins Verderben leiten. Ihr werdet es sehen. Diese Zeitschrift enthält subliminale Botschaften. Wir müssen solche Schweinereien nicht kaufen. Wir brauchen nur die Tora. Nur die Tora. Halleluja. Halleluja. Also, Hasatan, Adonai tadelt ins. In den gesegneten Namen von Yahshua HaMashiach. Also, Hasatan wird mehr schreckliche Programme in Fernsehen und Radio bringen. Wir sehen weder Fernsehen noch Radio hören. Nicht mehr. Wir gehen zum Joel 2, Vers 12. Gottes Wort sagt: Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Ich habe schon darüber gepredigt, aber ich werde das Thema nochmal irgendwann wiederholen. Also, Fasten, Weinen und Klagen. Drei Sachen. Halleluja. Später werden wir einen Gesang üben. Es geht um das Klagen. Es geht um Sagen: Vater, lieber Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach, Eslecha, vergebe mir, Vater, vergebe mir alle meine Sünden und Dummheit. Meine Lieben, es ist Zeit zu beten, zu fasten und zu klagen, weil die Zeit kürzer wird. Als geistliche Kinder Gottes, wir, die Yahshua HaMashiachs Kinder sind, werden wir von ihm gehört. Er wird uns in alle Situationen helfen. Er streichelt uns und nicht wird uns fehlen. Wir lieben ihn sehr. Also, wir müssen immer unter Yahshua HaMashiachs Talit sein. Man fühlt die Anwesenheit seines Geistes, seines Feuers. Man fühlt die Anwesenheit des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes, weil wir weder ins Kino noch zum Stadion des Teufels gehen. Wir gehen nicht zum Club oder zum Casino. Wir gehen nicht zum Boxkampf zu sehen, wie zwei Männer sich gegenseitig schlagen. Wir gehen hin nicht. Wir gehen hin nicht zu sehen, wie eine Gruppe von Dämonen raufen. Wir kommen zur Kehila und erfreuen uns in die Tora. Leider ergötzt die Welt sich in das Fleisch. Wenn es noch hier jemand gibt, der oder die sich nicht geheiligt hat, oder diejenigen, die das Audio hören, bitte, verpflichtet euch zu Yahshua HaMashiach. Und zwar heute. Morgen konnte es zu spät sein. Die Zeit wird kürzer. Der Herr, der Adon, kommt bald. Tratscht nicht mehr. Und wenn ihr es nicht mehr tut, Baruch Hashem für euer Leben. Wenn ihr kein ordinäres Gerede oder Intrigen mehr spricht, wenn ihr die weltliche Sachen keine Rolle mehr in euer Leben spielen, dann werdet ihr die Herrlichkeit Elohims sehen. Jeden Schabbat haben wir nicht nur vormittags, sondern auch nachmittags ein großes Bankett. nämlich die Tora, das Wort des Ewigen. Wir erfreuen uns auch mit dem Vater. Also, wie können wir uns alle den Müll der Welt wünschen? Wir wünschen uns keinen Müll. Nichts fehlt uns. Wir wollen mehr von Yahshua und seiner gesegneten Tora haben. Deswegen sind wir hier. Halleluja! Also, was könnte uns die Welt anbieten, falls wir in die Welt zurückkehren würden? Viele haben es gemacht und es wird noch mehr geben. Es gibt Apostasie. Nochmal die Frage, was könnte die Welt uns anbieten? Frauen, Alkohol, Zigaretten, ordinäres Gerede, Streitereien, Tod und so weiter. Das und mehr könnte die Welt uns anbieten. Wir werden niemals die Herrlichkeit des Königs Yahshua HaMashiach und seine gesegnete Tora gegen alle diese satanische Schweinerei tauschen. Wie? Wir wären total verrückt, wahnsinnig. Leider hat es Verrückte gegeben, die nicht nur diese Kehila-Gemeinde, sondern viele Kehilot weltweit verlassen haben. Viele Pastoren rufen an und sagen, Roe Javier, 3 Leute, 20 Leute oder 100 Leute sind weggegangen. Furchtbar. Nicht wahr? Sie wurden durch eine Zigarette gelockt. Ich könnte härter sprechen, aber ich werde es nicht machen. Die Drogen haben ihnen mehr gefallen. Das Alkohol oder ein Rausch hat ihnen verzaubert. Sie sind verrückt, verrückt. Sie haben den Schabbat genossen. Sie haben die Liebkosung des Ruach HaKodesh gespürt. Diese Leute haben kein Gehirn. Was könnte die Welt uns anbieten? Nichts, nur Müll. Also, hält euch an die gesegnete Hand Yahshua HaMashiach fest. Hält an die Tora fest und verlässt Yahshua niemals. Es gibt ein Sprichwort. Die Moden kommen und gehen. Das ist wahr. Sie kommen und gehen. In der heutigen Zeit kann man überall Geister von Prostituten sehen. Frauen tragen sehr, sehr kurze Minirocken. Sie lassen sich von der Mode verzaubern. Und das bringt viele Männer in die Hölle. Ihr nicht. Ihr wurdet von der Welt getrennt. Bleibt so für Yahshua HaMashiach. Man muss wirklich verrückt sein, um von dem Schöpfer nicht mehr wissen zu wollen. Man ist von Dämonen besessen. Man hat noch einen Geist von Wahnsinn. Deswegen sündigt man weiter. Man hat einen Dämon, ein Schädel. Jemand, der durch ein Dämon besessen ist, wird durch ein paar Beine einer Frau das ewige Leben verlieren. Man muss wahnsinnig sein. Manchmal verliert man auch das ewige Leben durch einen Rausch. Wisst ihr, was die Leute gesagt haben, nachdem sie die Kehila verlassen haben? Endlich mal können wir atmen. Die Frage ist, haben sie in der Kehila nicht geatmet? Sie sagen auch, wir können jetzt leben, wie es uns gefällt und wirklich atmen. Frauen tragen wieder enge Hosen und sagen, wir können endlich mal atmen. Jetzt dürfen wir uns wieder betrinken. Was für ein Blödsinn. Viele Menschen sind dumm. Sie folgen dem Teufel, der ihnen das Atmen schenkt. Sie tun, als ob Yahshua sie gegen die Wand stellen würde und er ihnen das Atmen verbietet. Yahshua ist Freiheit. Er sagte, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht wahr? Also, tut Buße und bekehre euch zum Yahshua, damit eure Sünden vergeben werden. Das ist auch in der Bibel, in der Tanach. Es gibt Bedingungen, damit unsere Sünden vergeben werden. Buße tun und das Entsagen der Sünden. Markus 1, Vers 5. Gottes Wort sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und in Mischle Sprüche steht, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Gottes Erbarmen, Rahem für das ewige Leben erreichen. Heutzutage gibt es Leute, die sich ärgern, wenn sie die Wahrheit hören. Und diese Wahrheit ist das Wort des ewigen Yahshua HaMashiach. Die Leute werden sich immer ärgern. Sie werden niemals einen Prophet gut behandeln. Niemals. Sogar wird das Volk schlecht von einem Prophet sprechen. Aber ihr nicht. Ihr seid auf dem Weg zur Nishma. Heiligkeit. Halleluja. Vor kurzem hat mir eine neue Schwester angerufen. Gesegnet sei Yahshua HaMashiach. Sie sagte mir, Pastor, das Erste, das ich in eurer Homepage gehört habe, war das Wort Begierde, Konkupiszenz. Und ich wollte mehr darüber wissen. Nachdem sie das Audio gehört hat, hat sie Buße getan. Sie hat das gesegnete Wort des Ewigen und nicht meine Stimme gehört. Sie ist jetzt messianisch. Begehrlichkeit. Habt ihr das Audio schon gehört? Wisst ihr, was das bedeutet? Man sollte alle Sünden entsagen und sich zum Yahshua bekehren. Die Begehrlichkeit sollte weit weg von uns sein. Wir müssen über die Begehrlichkeit Kontrolle haben. Also, vergiss nicht, man wird uns nicht gut behandeln. In Matthäus 5, Vers 11 steht, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Wenn sie damit lügen, man wird uns diffamieren. Lässt die Leute schlecht über uns reden, aber sie sollten uns nicht Heuchler nennen. Gewiss, die Leute ärgern sich, wenn wir ihnen über die Wahrheit der Tora sprechen. Meine Lieben, Yahshua ärgert sich noch mehr über das Verhalten der Menschheit. Und seine mächtige Hand wird sie zerquetschen, falls sie nicht Buße tun. Habt ihr es gehört? Habt ihr es verstanden? Man sagt, du beleidigst mich. Wie erlaubst du dich zu sagen, dass der Schabbat der Ruhetag ist? Man ärgert sich und sein Blut gerät in Wallung. Ich habe schon gesagt, Yahshua ärgert sich noch viel mehr. Man sieht es nicht. Man ist blind und taub. Yahshua ärgert sich viel, viel mehr. Meine Lieben, könnt ihr es vorstellen? Ja, ihr könnt es machen. Da ihr die Tora verstanden habt. Wir können uns vorstellen, wie der Allmächtige sich ärgert. Bald wird Gottes Zorn auf die Erde kommen. Auch wenn die Erde zurzeit im Frieden scheinbar ist, wird der Zorn Gottes sich auslösen. Das große Leid wird wie noch nie kommen. Also, die Zeit wird kürzer. Wir leben in den letzten Tagen. Falls es noch hier jemand gibt, der noch seine Kinderreihe weiterübt, tut Buße und bekehre euch zum Herrn. Ihr, die das Audio hört, tut auch Buße. Und wenn ihr das Audio ausschaltet, der Ewige wird euch nicht in Ruhe lassen. Ihr werdet nicht schlafen und ihr werdet wieder das Audio anschalten. Ich prophezeie es in dem Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach. Ihr werdet wieder das Audio anschalten. Ihr werdet Buße tun und ihr werdet euch vor Yahshua HaMashiach niederknien. Man sagt, dass ich sehr streng predige, aber es geht um das ewige Leben. Gewiss, ich habe gepredigt, dass die Hölle existiert. Die Predigt findet man in unserer Homepage. Ihr werdet das Schreien der Seelen hören. Das ist keine Montage. Wir benötigen keine Montage, um zu zeigen, dass die Hölle wirklich existiert. Das ist eine Benachrichtigung an alle orthodoxen Rabbiner, an messianische Pastoren und alle Pastoren. Weh, wenn ihr nicht gegen die Sünde predigt und ihr nur Parashot, Torah, predigt. Diese Botschaft wird euch wehtun. Es geht nicht um euer Lebensunterhaltung. Es geht um Millionen oder vielleicht Billionen Seelen. Falls ihr nur Parashot weiter predigt, damit ihr den Zehntel der Kongreganten nicht verliert, dann ihr seid in einem großen Problem mit dem Ewigen. Auch wenn ihr an Yahshua glaubt. Und wenn ihr nur ein Teil der Wahrheit predigt, wird Yahshua euch dafür reklamieren. Falls ihr nicht an Yahshua glaubt, Yahweh, der Yahshua ist, wird euch alles reklamieren. Wer von euch wusste, dass in viele extraorthodoxe Synagogen, wo man einen langen Bart trägt und man alles richtig macht, man eine Mitgliedschaft braucht, damit man ein Mitglied der Synagoge wird? Wie ist es möglich? Ich verstehe es nicht. Was wird dort gepredigt? Ist das ein Club, wo man das Clown spielt? Das ist witzig. Und deswegen wird Gott, Elohim, seinen Zorn ausschütten. Die Rabbiner wissen genau, dass es einen Kampf von Armageddon geben wird. Also, meine liebe orthodoxe Rabbiner und messianische Pastoren, es sei der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, der euch mit euren Sünden konfrontiert, damit ihr euch von euren Sünden trennt und die Mitgliedschaft des Teufels weglässt. Bitte, predigt nur die Wahrheit. Liebe Geschwister, es gibt viele Sachen in den Gemeinden, weltweit, von denen ihr nicht wisst. Auch wenn es merkwürdig klingt, ist es leider die Wahrheit. Ich bin nicht hierher gekommen, um Lügen zu erzählen. Ich habe folgendes Beispiel gehört, und das war nicht durch eine Predige. Es war direkt von einem Rabbiner. Also, er sagte, ich in meiner Synagoge verlange, dass die Mitglieder ihre Mitgliedschaft zur Zeit bezahlen. Falls sie es noch nicht machen, dürfen sie nicht mehr reinkommen. Es ist wie bei einer privaten Schule. Wenn die Eltern die Schule nicht bezahlen, dürfen die Kinder nicht mehr in die Schule kommen. Leider, das ist die Wahrheit bei den Rabbinern. Ich habe selbst von einem orthodoxen Rabbiner aus Mexico City gehört. Zurzeit ist er messianisch konvertiert. Leider spielt er verrückt jedes Mal, wenn ich ihn treffe. Meine Lieben, ich sündige nicht, wenn ich darüber spreche. Ich sage nur die Wahrheit. Er schämt sich, noch an Yahshua zu glauben. Ich habe ihn in der Buchhandlung Jerusalem getroffen. Ich fragte ihn, wie geht es Ihnen, More, Lehrer? Dort gab es auch orthodoxe Rabbiner. Also, er antwortete mir, mir geht es gut. Und er fing an, Hebräisch zu sprechen. Er wollte nicht, dass die Rabbiner wussten, dass er an Yahshua glaubt. Furchtbar. Meine Lieben, verneint Yahshua niemals. Niemals. Dieser Mann hat es getan. Er sagt, er sei messianisch. Aber wenn er in der Nähe orthodoxer Rabbiner ist, dann glaubt er nicht an Yahshua. Er hat ein Doppelproblem. Deswegen gibt es eine starke Reiberei zwischen mir und diesem Rabbiner. Die Tanach, die Bibel sagt, dass wir nicht nur von außen, sondern auch unser Innere saubern müssen. Wir haben in anderen Predigen gelernt, dass es nur 8 Personen von der Sinnflut gerettet worden waren. Wir sollten unsere Leidenschaften und auch alle Art teuflische Lust aufgeben. Nur dann dürfen wir in das neue Jerusalem reinkommen. Jeder entscheidet selbst. Ihr, meine Lieben, ihr, die heilig seid, habt ihr schon eure Entscheidung getroffen, um in das neue Jerusalem durch die Verdienst von Yahshua HaMashiach reinkommen zu dürfen. Halleluja! Wir werden unseren Erlöser, Yahshua, niemals verneinen. Niemals! Halleluja! Ihr, die sich selbst Orthodoxe nennt, mag ihr mich nicht. Trotzdem segne ich euch in dem gesegneten Namen von Yahshua HaMashiach. Ihr sollt auch eine Entscheidung treffen. Lest endlich mal eure Mitgliedschäfte des Teufels. Sonst werdet ihr zusammen mit ihm in Abgrund gehen. Es klingt sehr scharf, aber das ist die Wahrheit. Meine Lieben, das Wort des Ewigen sagt, die Welt geht vorbei, aber diejenige, die Yahshua lieben, bleibt in ihnen, in die Ewigkeit. Amen. Wir sind schon auf der richtigen Seite. Wir sind in dieser Kehila, die Gemeinde Gozo y Paz, erlöst niemanden. Der Einzige, der es tut, ist unser Herr, Yahshua HaMashiach. Wir versammeln uns hier, damit uns der Ruach HaKodesh lehrt. Gesegnet sei sein Name. Wir wissen ganz genau, dass wir weder ins Kino noch zum Boxkampf und so weiter gehen sollen. Unser Platz ist bei uns zu Hause. Wir kommen zur Gemeinde, Kehila, und erfreuen uns in Yahshua HaMashiach und seine gesegnete Torah. Wir kommen hier, um den ewigen Vater Yahshua zu loben und zu ehren. Wir leben miteinander zusammen. Wir gehen zu unserer Arbeit, um das Brot verdienen zu können. Und das war's. Für uns ist alles anderes Vergangenheit. Yahshua lebt in uns. Halleluja. Also, wenn es hier jemanden noch gibt, der noch nicht auf der richtigen Seite ist, wird der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh heute, euch durch diese Botschaft mit euren Sünden konfrontieren. Diejenigen, die dieses Audio hören und auf der richtigen Seite seid, gratuliere euch. Mazel Tov. Falls ihr noch sündet, tut Buße. Und zwar heute. Wir werden bald den König sehen. Sein Name ist Yahshua HaMashiach. Und er wird alle richten. Wir alle hier wünschen euch, viel gesegnet zu werden. Shalom Ubrachot. Friede und Segen. Amen. Ve Amen.